Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Sportarten. 1. Wie können Sportarten klassifiziert werden? Sportarten lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Nach der Organisationsform unterscheidet man Individualsport und Mannschaftssport. Zu vielen Sportarten braucht man eine spezielle Ausrüstung oder Sportgeräte. Ballsport, Radsport oder Skisport. Es ist auch unterschiedlich, wo die sportliche Aktivität betrieben wird. Es gibt Hallensport, Feldsport oder Wassersport. Schließlich wird zwischen Amateursport und Profisport differenziert. Diese Einteilungsmöglichkeit schließt nicht aus, dass eine Sportart gleich in mehreren Kategorien auftaucht. Handball ist für mich zum Beispiel Amateursport, aber gleichzeitig eine Ball- und eine Mannschaftssportart. 2. Welche sind heute weltweit beliebte Sportarten? Wie beliebt eine Sportart ist, hängt teilweise von den Traditionen des Landes ab. Nur wenige Sportarten haben eine weltweite Bedeutung. Zu denen gehört Fußball ganz sicher. Er hat auch in Ungarn eine große Anhängerschaft, auch wenn wir momentan trotz unserer Sportvergangenheit keine Fußballgeschichte schreiben. Andere weltweit verbreitete Sportarten sind die olympischen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen oder Radsportarten. In Ungarn sind außerdem die Sportarten beliebt, in denen unsere Sportler zur Weltspitze gehören. Auf ihre Erfolge ist die ganze Nation stolz. Zu nennen sind hier Schwimmen, Wasserball, Hand- und Korbball und natürlich Fechten. 3. Wie wird Fußball gespielt? Fußball wird auf einem Fußballplatz gespielt. Es gibt 2 Mannschaften mit je 11 Spielern. Sieger ist die Mannschaft, die mehr Tore geschossen hat. Der Torwart steht im Tor und hat die Aufgabe, das Tor vor den gegnerischen Spielern zu verteidigen. Außer ihm gibt es noch Verteidiger, Mittelstürmer, Innenstürmer, Links- und Rechtsaußen. Das Gute am Fußball ist, dass die Spielregeln ganz einfach sind. Dafür, dass sie während des Spiels auch eingehalten werden, sorgen die Schiedsrichter und die Linienrichter. Die 2 Halbzeiten dauern je 45 Minuten. Fällt während der Spielzeit kein Tor, endet das Spiel unentschieden. Es kann auch zur Verlängerung kommen und gegebenenfalls entscheiden Elfmeterschüsse, wer der Sieger wird. 4. Kennen Sie teure Sportarten? Als teuer gilt eine Sportart, wenn die Ausrüstung kostspielig ist oder wenn sie an exotischen Orten gespielt wird. Wenn man Sport im Fernsehen guckt, würde man am liebsten nicht nur mitfiebern, sondern das Ganze zu Hause nachspielen. Leider fehlt es oft an der richtigen Ausrüstung. Reiten erfordert zum Beispiel eine kleine Investition, auch wenn viele Reitzentren das notwendige Zubehör dazu bieten. Man sagt, Golf sei eine der teuersten Sportarten der Welt. Auch Tauchen ist nicht gerade billig. Es liegt wohl nicht nur an der Ausrüstung, sondern auch am Ort. Man muss ja in der Nähe des Meeres sein. Wegen des erhöhten Risikofaktors sollen auch Extremsportarten zur Luxuskategorie der sportlichen Aktivitäten gehören. 5. Was denken Sie über Extremsportarten? Die sind extrem gefährlich, können sogar lebensgefährlich sein. Wenn der Job stresst und man mal so richtig abschalten möchte, bieten sich Extremsportarten an, um einen Adrenalinkick zu bekommen. Fast jede Sportart kann zur Extremsportart werden und dank technischer Erneuerungen kommen immer neue hinzu. Viele haben nicht mal einen deutschen oder ungarischen Namen. Zu den klassischen Extremsportarten zählen Bungee-Jumping, Ultramarathon, Wildwasserkanu oder Eisschwimmen. Neu sind Balconing, das heißt Springen von Hotelbalkon in den Pool, und Haitauchen. Dabei tauchen Abenteurer mit den Haien und hoffen, dass sie nicht von denen attackiert werden. Der erste Biss wäre oft schon tödlich.